Es ist öfter passiert, dass wir für Veranstaltungen gebucht wurden, bei denen ganz offensichtlich die anderen Maccabees gefragt waren. Wir haben diese Band dann irgendwann angerufen, um das zu klären. Und sie haben sehr christlich reagiert, nach dem Motto, kein Thema, macht einfach unter dem Namen weiter. Zum Glück ist das schon ein bisschen her und das Problem scheint sich mittlerweile erledigt zu haben. Während sie bei uns noch als Geheimtipp gelten, sind die Maccabees auf der Insel längst eine Institution mit erfolgreichen Alben, ausverkauften Konzerten und berühmten Freunden wie Mumford & Sons oder Florence and the Machine. Trotzdem ist ihre Karriere zuletzt in Straucheln geraten, denn der jüngste Studiobesuch, so gibt Orlando offen zu, erwies sich als echter Härtetest. Es war eine zähe Sache, denn wir sind 5 Leute mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, was wir erreichen wollen. Und die Art, wie wir das handhaben, ist, alle Ansätze durchzuprobieren und sie dann Schritt für Schritt zu eliminieren, bis wir etwas finden, mit dem wir zufrieden sind. Dafür hatten wir dieses Mal ein Jahr angesetzt. Aber was wir in der Zeit erreicht haben, war nicht gut genug. Deshalb hat es wirklich lange gedauert. A very long time. Laut Orlando stand die Band kurz vor dem Aus. Zu konträr waren die Ansätze, zu heftig die Diskussion um Stil und Umsetzung, weshalb die 11 Songs auch völlig unterschiedlich klingen. Mal sind sie bombastisch, dann verhalten, im nächsten Moment avantgardistisch. Und die erste Single, zugleich Opener und Titelstück, ist eine Rockhymne. Ein herrliches Chaos, das eigentlich nicht zusammenpasst, wären da nicht die Texte, die sich allesamt um Elephant and Castle drehen. Ein Stadtteil von London, der für sozialen Wohnungsbau, hohen Ausländeranteil, Überlebenskünstler und tägliches Verkehrschaos steht. Wer sich nicht auskennt, für den klingt Elephant and Castle sehr glamourös und exotisch. Aber wer sich Fotos im Internet anschaut, merkt sofort, dass es das nicht ist. Es ist ein vergessener Ort mitten im Zentrum von London. Den Trafalgar Square erreicht man von dort in nur 20 Minuten, genau wie das Parlament. Trotzdem gilt die Gegend als unterentwickelt und als Problemfall. Aber wenn man sich dort umschaut, liefert sie viele spannende Geschichten. Dafür ist Elephant and Castle geradezu perfekt. Die Themen, die Orlando aus dieser Umgebung ableitet, sind amüsante Beobachtungen und Kurzgeschichten. Da geht es um Brettspieler in marokkanischen Cafés, die futuristische Form eines maroden Einkaufszentrums, geheime unterirdische Flüsse und Sonnenbaden im lokalen Park. Der willkommene Anlass, um durchtrainierte und gut gebräunte Körper wie Statussymbole zu präsentieren. Vor 25 oder 30 Jahren sind die Leute in den Urlaub gefahren und mit diesen fürchterlichen Bräunungsstreifen zurückgekehrt, die sie nur zu gerne zur Schau gestellt haben. Heute machen sie das mit Selfies, die nichts anderes als eine fortgeschrittene Version der Bräunungsstreifen sind. Ein kleines bisschen Kulturpessimismus und wohldosierte Gesellschaftskritik, eben very British.